Thank you. Cohen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert das nichts. Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Oxford-Club-Glimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Nicotime-Raucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stellt und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das niemals kommen wird. Ich schreibe etwas für dich, Andrew Ryan. Es ist ein Requiem. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe, und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Ich habe gerade den Befehl bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine Kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer vollgedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich hab einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Poesie. Das ist alles nur fauler Zauber. Cone hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture, hebe dich. So ein Blödsinn. Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Cone damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. My collection's almost complete. They won't see who the real artist is down here. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cone gegeben. Cone ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cone, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Ich bin Sander Cone, verflucht nochmal! Lächeln, bitte lächeln! Bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt, aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Ah, wo sind nur meine Manieren? Komm rein! Sander Cone erwartet dich in der Fleet Hall. Atlas, Ryan, da-da-di-da-di-da-da. Haha, endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, im Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cone. Herzlich willkommen. Die Kritiker werden versuchen, dich zu kreuzigen. Es ist vollbracht. Er war ein ganz scheußlicher und mir der Liebste. Aber ich glaube, so gefällt er mir besser. Mach jetzt das verdammte Foto, zack, zack! Er war ein Flegel, aber er war so, so kraftvoll. Mach ein Foto, bevor er total austrocknet. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Gestatte, dass ich den Vorhang öffne. Der Kreis schließt sich, ja, ja. Aber es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Ja, das ist Fitzpatrick, von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer, alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug! Such sie, kleine Motte, und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Wirklich nett. Wo hast du studiert? Flieg davon, kleine Motte! Flieg! Zum Beispiel. Mach schon! Lauf! Ja. Du wirst Finnegan tiefgefroren vorfinden. Ich habe ihn 1937 in Marseille entdeckt. Er bewunderte meine Malerei. Ich bewunderte seinen Körper. Er war der erste meiner Schüler, der sich undankbar zeigte. Töte ihn, wie du willst. Aber ich sehe es gern, wenn du auf irgendeine Art und Weise Verbrennungen ins Spiel bringen könntest. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist oder vielleicht etwas Besseres. Was für eine herausragende athletische Leistung. Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Ein Künstler schwimmt in einem See voller Schmerz. Manchmal entwickelt er sich zu etwas Prachtvollem. Manchmal ertränkt er. Nein! Nein! Presto! Nein! Allegro! Hier mit dem Gipsabdruck. Das wird ein schönes Stück für unsere Sammlung. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Oh, das ging schneller, als ich gehofft hatte. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Ich bin Sander Cohen, verflucht nochmal! Hier mit dem Gipsabdruck. Das wird ein schönes Stück für unsere Sammlung. Mach schon! Lauf! Flieg davon, kleine Motte! Flieg! Ruhe! Lächeln! Bitte lächeln! Entschuldige bitte diesen Wunsch. Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Schnell, mach ein Foto, solange der Geist noch sichtbar ist. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten! Das war erfrischend. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Bleib sitzen. Du flatterst durch das Fort und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Schon besser. Atlas, Ryan. Atlas, Ryan. Da-da-di-da-di-da-da. Haha, endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, dem Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen. Du zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Motte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm, komm in mein Zuhause. Damit hätten wir 3 von 4. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr's wisst, ihr alle. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Berühre es. Willkommen in Fort Frolic. Du darfst sie nicht so liegen lassen. Sie ist ein kleines Mädchen. Du musst die Leiche einäschern. Das schuldest du ihr. Für diese Tat sollst du belohnt werden. Es gibt einen Laden, er heißt Robertson's Tobacco Shop. Benutze den Code 8729. Nimm dir, was du willst. Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen. Oh, bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt, aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Atlas, Ryan, Atlas, Ryan, da-da-di-da-di-da-da. Haha, endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, dem Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen! Die Kritiker werden versuchen, dich zu kreuzigen. Es ist vollbracht! Der Kreis schließt sich, ja, ja. Aber es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte.

Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr's wisst, ihr alle. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst, berühre es. Willkommen in Fort Frolic. Pass doch auf, du Tollpatsch, das ist mein Werk. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Mr. Cohen! Nein! Nein! Mr. Cohen, bitte! Ich versuch's ja! Bitte! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Oh Himmel! Oh Gott! Oh! Sieh genau hin, mein Freund! Du siehst deine eigene Zukunft! Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich kann deinen Atem sehen. Die Sachen, zu denen er mich gezwungen hat. Ach, so große Scheiße. Wird man hier eigentlich mal bedient? Verfluch doch mal. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Für wen hält er sich eigentlich? Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Es ist alles nur ein Spiel, Botenjunge. Cohen, Ryan. Zwei dumme Jungs, die sich gegenseitig ans Bein pissen. Bist du Cohens Botenjunge? Ich hab was für diesen Vogel! Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Wenn der Spinner mich zu Hackfleisch machen will, warum schickt er dann nicht jemand mit dem Fleischwolf? Meine Kätzchen! Du hast meine Katzenbabys umgebracht! Bleib ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer!